sind 40 Jahre, warst du im Knast. Es ist unglaublich, was du ertragen hast. Dein halbes Leben haben sie dir geraubt. Doch bis zum Schluss hast du an Deutschland geglaubt. Du bleibst immer treu, kanntest keinen Verrat. Drum badet er auf dich diese feige Tat. Für diese Welt warst du viel zu gut. Ja, nur deshalb floss dein Blut. In einer dunklen Nacht haben sie dich umgebracht. Ein Märtyrer bist du. Im Grabe fandest du endlich deine Ruhe. Dein heldenhafter Friedensflug passte nicht ins rege Spiel. Die Vernichtung unseres Landes war ihr Ziel. Und so haben sie dein Leben zerstört. Dass die Welt niemals die Wahrheit hört. In einer dunklen Nacht haben sie dich umgebracht. Ein Märtyrer bist du. Im Grabe fandest du endlich deine Ruhe. Doch über deinen Tod hinaus strahlst du Ideale aus. Du warst und bist ein großer Held. Doch schlecht ist diese Welt. Aber dennoch, wir verstehen ihre Sprache. Und einst, da kannst du sicher sein, da kommt der Tag der Rache. In einer dunklen Nacht haben sie dich umgebracht. Ein Märtyrer bist du. Im Grabe fandest du endlich deine. In einer dunklen Nacht haben sie dich umgebracht. Ein Märtyrer bist du. Im Grabe.